Meinung, kein anderes Äußeres, deine Ideale sind nicht der Grund, dass wir uns nicht mehr verstehen, dass wir uns nicht mehr verstehen. Fehlkommunikation, immer wieder reden wir aneinander vorbei. Fehlkommunikation, immer wieder gehen wir uns auf die Nerven. Fehlkommunikation, immer wieder reden wir aneinander vorbei. Fehlkommunikation, immer wieder gehen wir uns auf die Nerven. Wenn du wirklich wolltest, könntest du mein Gesicht lesen wie in einem Buch. Könntest du in mich reinschauen, weil ich verstehe mich nicht. Könntest du in mich reinschauen, weil ich verstehe mich nicht. Weil ich verstehe mich nicht. Könntest du in mich reinschauen. Fehlkommunikation, warum hörst du mir nicht zu? Fehlkommunikation, warum versuchst du nicht, mich zu verstehen? Fehlkommunikation, warum hörst du mir nicht zu? Fehlkommunikation, warum versuchst du nicht, mich zu verstehen? Obwohl du so denkst wie ich, unsere Worte sind wie Zunder, wir hassen uns,